Christiane B. war Sekretärin beim Berliner Magistrat. Als die Kaderleitung anrief und sie eingeladen hat, ob sie nicht im Wohnungswesen des Stadtbezirkes Y als Genossin wirken wolle, sicher wisse sie davon, dass man jüngst in diesem Amte Charakterschwächen aufgespürt. Diese hätten das Vertrauen vieler Bürger dezimiert. Ach, Christiane, es wird schon hinhauen. Und vergiss nicht, du hast ja unser Vertrauen. Christiane, es wird schon hinhauen. Und vergiss nicht, du hast ja unser Vertrauen. Und sie kommt am ersten Morgen eine Stunde vor der Zeit. Ein paar neue Ängste klopfen unter ihrem neuen Kleid. Manche grüßen super freundlich, andere glotzen wie ein Stier. Wieder andere haben Hocker und hocken dicht vor ihrer Tür. Mütter sitzen da mit Kindern auf dem Warteflur, dem vollen. Haben sie die mitgebracht, damit sie kräftig schreien sollen? Ach, Christiane, es wird schon hinhauen. Und vergiss nicht, du hast ja unser Vertrauen. Christiane, es wird schon hinhauen. Und vergiss nicht, du hast ja unser Vertrauen. Langsam lernt sie alles kennen, die Drohungen mit dem ZK. Beziehungen zum Möbellager, man hätte gerade was Schickes da. Ärztliche Atteste kommen, ein Zimmer wäre nass und kalt. Auch die Versuchung roter Scheine, Christiane hat sich in Gewalt. Und alle wollen richtig wohnen, das weiß Christiane sehr genau. Auch jener, der beim Rausgehen sagt, du alte Bürokratensau. Ach, Christiane, es wird schon hinhauen. Und vergiss nicht, du hast ja unser Vertrauen. Christiane, es wird schon hinhauen. Und vergiss nicht, du hast ja unser Vertrauen. Nicht der Schreihals macht dich schlapp, Frauen, die drei Stunden stehen. Und dann sagen vielen Dank und mit stummen Blicken gehen. Ist es Ungerechtigkeit, wenn ich behalt, was ich nicht hab? Oder wenn ich diesen Kindern statt jenen eine Wohnung gab? Für alle, die da draußen stehen, reicht die Gerechtigkeit noch nicht. Christiane möchte es manchmal schreien, wenn sie behutsam drüber spricht. Ach, Christiane, es wird schon hinhauen. Und vergiss nicht, du hast ja unser Vertrauen. Christiane, es wird schon hinhauen. Und vergiss nicht, du hast ja unser Vertrauen.